Das Wort für heute. Hallo, liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist von Psalm 42, Vers 12. Warum bin ich so mutlos? Warum so traurig? Auf Gott will ich hoffen, denn eines Tages werde ich ihn wieder loben, meinen Retter und meinen Gott. Gott segne dieses Wort. Von Unzufriedenheit zur Hoffnung. In dem heutigen Bibelvers hier aus dem Psalter, aus dem Psalm 42, lernen und erfahren wir, wie der Psalmist, der Sprecher hier, mutlos ist und traurig ist und fragt, warum bin ich mutlos, warum traurig? Und das ist doch auch das, was uns oft plagt, und wir wissen gar nicht manchmal, warum wir mutlos sind oder traurig sind. Unsere Herzen sind schwer. Aber hier ist die Einladung für uns, alle, die zu Christus kommen, zu unserem Herrn Jesus Christus, unsere Hoffnung in ihn zu platzieren. Und nicht nur eines Tages ihn wieder loben, denn das ist das Versprechen Gottes, denn in seinem Reich, wenn er denn nun wiederkommt, und das wird er tun, dann werden wir ihn alle loben. Aber die Einladung ist schon jetzt, schon heute, durch den Heiligen Geist zu ihm zu kommen und ihn anerkennen als unseren Retter und unseren Herrgott. Und es ist eine Frage der Einstellung auch, von der Unzufriedenheit zur Hoffnung zu gelangen. Sicher, oft haben wir Schwierigkeiten und Probleme, die scheinbar unlösbar vor uns stehen, und Hürden zu überwinden, wo wir wirklich nicht weiter wissen. Auch in meinem eigenen Leben auch habe ich das auch oft erfahren. Aber wenn wir zu Christus kommen und unsere Hoffnung und ihn darstellen und ihn loben, sogar in Situationen, wo wir einfach nicht weiter wissen, dann tut er etwas. Er kann Sachen in unseren Herzen tun und in und durch uns, die nur er tun kann. Und auch wenn er die Situation nicht unmittelbar von uns nimmt oder entfernt, so tut er doch etwas in uns. Und das ist vor allem, dass wir Frieden haben in unserer Seele und in unseren Herzen und somit auch zur Hoffnung kommen können. Und das auch nur durch ihn. Und da hat er uns sein Wort gegeben. Die Einladung ist, zu verschiedenen Psalmen zu gehen und auch mal nachzulesen, die Bibel zu öffnen und die Herzen, Herzensangelegenheiten vieler, die dort beschrieben sind, nochmal durchzulesen und auch darüber nachzudenken und Mut und Hoffnung zu schöpfen aus Gottes Wort, hier besonders aus dem Psalter, aus den ganzen 150 Psalmen, da ist eigentlich jedes Gefühl und jede Situation des Lebens beschrieben. Das auch nur in der Bibel. Und das ist einzigartig. Lieber Herr Jesus, wir danken dir, dass du uns hilfst, wenn wir unzufrieden sind oder Schwierigkeiten haben, Situationen, die unüberwindbar zu sein scheinen, dass du uns Hoffnung gibst. Wenn wir dich loben, es kann sogar sein, dass wir daran nicht erst im ersten Moment nicht daran glauben. Das ist auch okay. Das Wichtigste ist, dass wir zu dir kommen. Und du stärkst uns in unserem Glauben. Du gibst uns unseren Glauben. Denn du bist unser Autor von Anfang bis Ende. Der Glaube, das ist nichts, was wir tun, sondern alles, was du für uns tust. Und das hast du für uns getan am Kreuz. Das ist eine der vielen Sachen, die du getan hast. So kommen wir dann zu dir, die Einladung ist da. Und wir beten für alle Menschen, die in Schwierigkeiten sind oder in Not, dass sie zu dir kommen mit offenen Herzen und sehen, abwarten, was du tust. Manchmal dauert es ein bisschen länger, kann auch, ja, auch viel, viel länger, aber das ist, was die Bibel uns zeigt und einlädt. Wir danken dir, Herr Jesus, und beten das in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran,